Einst strahlt ewiges Licht aus des Herrn Angesicht, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Alles Dunkel der Nacht weicht der himmlischen Pracht, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Ist mein Lauf hier vollendet, mein Leben vorbei, ruh ich aus in der himmlischen Höhe. Und was hier mir verwehrt, find ich droben verklärt, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Alles irdische Glück lass ich freudig zurück, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Und was hier ich entbehr, will ich droben nicht mehr, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Ist mein Lauf hier vollendet, mein Leben vorbei, ruh ich aus in der himmlischen Höhe. Und was hier mir verwehrt, find ich droben verklärt, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. War der Weg auch nicht leicht, doch mein Ziel ist erreicht, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Und mein herrlichster Lohn ist Verklärung im Sohn, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Ist mein Lauf hier vollendet, mein Leben vorbei, ruh ich aus in der himmlischen Höhe. Und was hier mir verwehrt, find ich droben verklärt,